Nazis, die Tier und Wesen treiben. Auf der Landkarte scheint dieser Ort nicht eingezeichnet. Du siehst nur einen farblosen Schleifen. Doch die Neugier, die dich packt, lockt dich an diesen verfluchten Ort. Du machst dich auf den Weg mit eigenen Augen, willst du sehen. Alle Warnung ignoriert, läufst du blind in dein Verderben. Warum Menschen nicht wieder gefunden werden, seine Kunst. Es ist ein Wesen unterwegs, um dir dein Leben zu nehmen. Dunkle Portale sind hier offen, in eine andere Welt. Geisterstadt, hast du einmal hergefunden, sieht man dich nicht doch einmal. Geisterstadt, es hat viele schon erwischt, 100.000 an der Zahl. Geisterstadt, wie vom Erdboden im Verschluck, das ist alles nicht normal. Geisterstadt, alle Menschen sind verschwunden und auch du hast keine Wahl. Du merkst schon bald, dass etwas um dich schleicht. Panik macht sich breit, weil du in der Dunkelheit einen Schatten Umriss siehst. Du bist hier nicht allein, rote Augen, böser Blick und der Hunger nach dem Fleisch. Du kannst nicht spüren, was es wirklich heißt, wenn dein verdammtes Herz dir in die Hose rutscht. Welchen Weg willst du wählen oder willst du nicht die Flucht? Bleibst du stehen, um zu kämpfen oder rennst du einfach weg? Geisterstadt, hast du einmal hergefunden, sieht man dich nicht doch einmal. Geisterstadt, es hat viele schon erwischt, 100.000 an der Zahl. Geisterstadt, wie vom Erdboden verschluckt, das ist alles nicht normal. Geisterstadt, alle Menschen sind verschwunden und auch du hast keine Wahl. Für was du dich entscheidest, es hat keinen Zweck. Du wolltest ja nicht hören und nun kommst du nicht mehr weg. Das Wesen hat seine Krallen nach dir ausgestreckt. Heute Nacht wirst du sterben, das ist alles, was es kennt. Dein Name ist Geschichte, so wie deine Existenz. Du wurdest gewarnt, was passieren könnte, wenn jemand die Stille von diesem Ort hier stört. Er könnte verschwinden, man wird nie was von ihm hören.